Im Kaufhaus hören Sie folgende Durchsage. Heute in unserer Möbelabteilung. Riesenauswahl, große Leistung, super Preise. Hier unsere Angebote. Sofa mit großem Bettkasten, Velourstoff, 90 x 200 cm, 255 Euro. Jugendzimmer, fünfteilig, bestehend aus Kleiderschrank, Schreibtisch, Regal mit Glastür, Bettkastenschrank und Umbauliege für nur 307 Euro. Jugendliches Doppelbettsofa in blauem Leder, Liegefläche 150 x 200 cm, fertig verpackt zum Mitnehmen, nur 312 Euro. Speisezimmer? Sie hören jetzt den Text noch einmal. Ende des Modelltests 5.